Stell dir vor, es gibt kein Jenseits. Versuch es nur, es ist ganz leicht. Und keine Hölle da unten. Über uns nur blau ganz weit. Stell dir vor, all die Menschen lebten nur fürs Heut. Ah, ah, ah. Stell dir vor, es gibt keine Länder. Das ist gar nicht so schwer. Für nichts töten oder sterben, auch Glauben gäbe es nicht mehr. Stell dir vor, all die Menschen lebten friedlich hier. Du magst sagen, ich bin ein Träumer. Ich bin es nicht allein. Hoffe, einst willst du's auch sein. Und die Welt wird anders. Stell dir vor, nichts gehört wem. Ich frag mich, ob du das kannst. Kein Grund für Gier oder Hunger, alle in Brüderschaft ganz. Stell dir vor, all die Menschen teilen sich die Welt. Du magst sagen, ich bin ein Träumer. Nicht allein. Hoffe, einst wirst du's auch sein.